so schwer haben es die Reichen. Da die Arbeitskräfte in den armen Weltländern billiger sind als in den Industrienationen, haben mittlerweile viele Unternehmen ihre Fabriken in diese Länder verlegt. Die meisten Kleider, auch der teuersten Marken, werden in Osteuropa, Südostasien oder Südamerika hergestellt. In Deutschland haben fast alle Textilfirmen ihre Näherinnen und Fabrikarbeiter entlassen, weil sie ihnen zu teuer sind. Dafür stellen sie in Bolivien, Südkorea oder in Tschechien billigere Arbeitskräfte ein. So wenig Geld wie möglich soll für die Herstellung ausgegeben werden. Das schafft höhere Gewinnmöglichkeiten, macht die Unternehmer reicher und die Kleider für Westeuropäer und Nordamerikaner billiger. In den Billiglohnländern wird die Armut verringert. In den reichen Ländern werden viele Produkte zwar billiger, aber es vermehren sich die Arbeitslosen. Die Verlagerung der Arbeitsplätze über die ganze Welt gehört zu dem, was heute unter dem Begriff Globalisierung verstanden wird. Die zentrale Geld- und Machtfrage für Konzerne und Industriestaaten hängt zurzeit am wichtigsten Treibstoff der Welt, dem Erdöl. Es ist flüssiges Gold. Experten sagen voraus, dass die Öl- und Gasvorräte noch etwa 40 Jahre reichen werden. Am Kaspischen Meer lagert noch viel Öl im Boden oder im Irak. Im Kampf um solche Vorräte entwickelte sich immer schon viel kriegerische Energie. Denn von den Ölvorkommen in den arabischen Ländern hängt die Energieversorgung der westlichen Welt ab. Ohne diese Energie funktioniert die heutige Wirtschaft nicht, die den westlichen Reichtum garantiert.